Sie müssen sich ja nur mal mit älteren Leuten unterhalten, dann redet man über Krankheiten, oder? Man denkt ja heute schon, das ist so. Aber ich kann Ihnen mal nur sagen, ein universelles Naturgesetz sagt, dass wenn Menschen mit 50 oder 60 über Krankheiten reden, das ist eine Vergewaltigung der Natur gegenüber. Überlegt da mal ein bisschen selber nach. Das ist natürlich auch eine Aufforderung. Keine Angst, Sie kriegen ja noch genug Sachen, wie man das ganz schnell regelt. Also ganz toll. Ja, das vielleicht also zu Ihrer Frage, also auch so ein bisschen, und in diesen Schritt müssen Sie gehen. Und den kriegen Sie nicht, wenn Sie in der Komfortzone bleiben. Also nochmal, die ganze Potenzialentfaltung, also alles, was Leben bedeutet, auch Spaß und Leidenschaft oder überhaupt sich weiterzuentwickeln, geht nur, wenn ich außerhalb meiner Komfortzone bin. Also ich sage mal im Unbekannten, in diesen Unsicherheitszonen. Ne? Und warum? Weil wir unsere Alltag, habe ich ja glaube ich geschrieben, unsere alltagshypnotischen Routinen, die sind schon so festgefahren, also auch mit unseren Denkmustern, ich drücke mich jetzt mal vorsichtig aus, Denkmustern, mit unseren Verhaltensmustern, mit unseren Glaubensmustern, auch mit unseren Ernährungs- und Essgewohnheiten, die sind schon so eng geworden, dass wir da Schwierigkeiten haben, rauszukommen und uns das gar nicht mehr vorzustellen, dass wir nochmal einen Schritt machen müssen, wo im Grunde genommen, ich sage es jetzt mal ganz blöd, die große Freiheit auf uns wartet, die ist ja da. Aber ich muss mich damit konfrontieren. Und dann wünschen wir uns immer die anderen. Das müssen wir nur Fernsehen gucken und Zeitungen, immer die anderen und jammern. Das ist natürlich, und ja, und dann fühlt man sich vielleicht noch klein und macht sich noch kleiner, als man ist. Übrigens ein anderes Thema bei Ihnen, ganz interessant. Unbewusst musste ich auch lernen. Ne? Wir erhöhen immer andere, denken Sie mal darüber nach. Und wenn wir andere erhöhen, machen wir uns selber klein. Ganz wichtig. Gucken Sie mal selber in Ihrem Umfeld, gleich als Übung, wen erhöhen Sie? Das geht bis hin zu Gurus und Lehrern. Alles gut, das Wissen kann man annehmen, aber dann auch wieder loslassen, weil Sie müssen ja irgendwie Ihr eigenes Ding mal machen. Das sehen Sie ja auch in ja, so Gurus und so weiter. Da denke ich, ey, wenn die alle sitzen, dann denke ich, oh, alles hört sich wieder toll an, aber alles für mich Kümmerversion. Schade um die Zeit, ne? Weil man hört zu, man geht nicht aus der Komfortzone und erhöht den unbewusst. Was signalisiert man? Er weiß, ich mache jemand größer als ich mache mich kleiner. Das ist keine gute Suggestion. Also kein guter Glaubenssatz. Also auch darüber nachdenken. Gucken Sie bitte mal auch nicht nur in Ihrem beruflichen Umfeld, sondern auch zu Hause, ne, wen erhöhen Sie? Und machen sich damit klein. Ein großes Thema bei Frauen, die aus ihrem Krankenschwesterprogramm rauskommen. Ne? Wollen wir jetzt darüber nicht reden. Nicht? Aber Thema, das ist ja Thema, weil Sie machen, es ist so schade. Was meinen Sie, ich kann Ihnen da tolle Geschichten erzählen auch von Unternehmerinnen, ey, die sind alle ausgebrannt, völlig fertig. Ne, was haben die Frauen für ein Problem? Also für mich haben den höchsten Respekt, Frauen sind für mich Höchstleistungsmenschen. Absolut, warum? Ich sage immer, übrigens ist ganz lustig, ich werde seit 2 Jahren immer öfter von Frauen angesprochen, hätte ich mir nie vorstellen können. Ich sage, Herr Warmann, können Sie mal einen Workshop für Frauen geben? Süß, wa? Also denke ich, oh toll. Habe ich mich auch entwickelt. Ditter, ne? Also, so, und was ist bei den, also für mich sind Frauen in meinem Bild immer hoher Respekt. Erstmal sind sie ja die Trägerin des Lebens. Also schon, ne? Ist ein energetisches Thema. Ist das richtig? Habe ich so gehört, ne? Also Frauen sind die Trägerin des Lebens. So. Also ist es ja an sich auf dem energetischen Niveau, ist es im Sinne einer Königin. Ne? Ist das richtig? So. So müssten sich Frauen aber mal selber fühlen. Und nicht in ihrer Krankenschwesterprogramm bleiben. Ne? Sich mal als Königin fühlen, können Sie sich mal gleich aufschreiben. Ne? Was mache ich um eine. Ich mal Königin, ich bin eine Königin. Natürlich gibt Männer auch eine König. Aber bei den Männern sagt man, so jetzt geht die Hälfte. Passt auf, da gibt es, kennt ihr den, deshalb zitiere ich jemand, wenn ich das selber sage, ist es zu kräftig. Da gibt es einen Sozialpsychologen, ganz renommierter, der heißt Burmeister. Und der hat mal Folgendes gesagt: Das Einzige, was den Mann in einer Gesellschaft nützlich macht, ist seine Entbehrlichkeit. Ist das so irgendwie irre, ne? Das Einzige, was einen Mann nützlich macht in einer Gesellschaft, seine Entbehrlichkeit. Darüber ist nachzudenken. So, bei den Frauen, was ist da? Ich sage immer, das ist die meisten Frauen leben in einem Bermuda-Viereck. Haben Sie davon schon mal gehört? Nicht Dreieck, Viereck. Also ist es Hochleistung. Erstens, der Mann. Na gut, denn wir wissen ja nach 10 Jahren Trainingsanzug und Fernsehen, ja, entsetzte Gesichter. So, okay, so das Programm muss man auch erleben. Dann kommen die Kinder, dann kommt der Beruf und jetzt kommt was ganz Wichtiges, dann kommen jetzt die eigenen Bedürfnisse. Und das kriegt, auch in Workshops, ne, und das ist ein ganz interessantes Thema, ich muss dann den Frauen sagen, auch die Ärger sind, ey, das kriegst du nie in die Reihe, entspann dich. Nee, versteh mal, das geht nicht. Und da geht so viel Energie rein. Also auch, da kann man ja nur Chapeau sagen, also grandios, toll, diese Bemühungen. Aber damit machst du dich kaputt. Und damit beginnt denn für die Frau wie für den Mann, für den Mann beginnt ja das Sterbeprogramm ab 50. Ne? Und naja, auch hormonell, aber kommen wir noch auch wegen der Umweltsachen. Ja, ganz interessant. Also es ist jetzt nicht nur lustig, was ich hier sage, Leute. Ich kann das alles belegen, sogar teilweise wissenschaftlich. Das andere ist eine Behauptung von mir. Warum eine Behauptung? Wir brauchen die Provokation, ne? Sonst wachen wir hier gar nicht auf. Dann kann man sich ja auch mit mir ein bisschen reiben. Ich bin das ja gewohnt. So, und wenn man da alleine loslässt, ne, dann ist es wie eine Entlastung. Ja, also eine ganz wichtige Botschaft an die Königinnen hier, ne, Thema loslassen. Ihr kriegt es nicht in die Reihe. Ein Mann durfte da natürlich nicht fragen, ne, weil der muss ja das Fernsehprogramm irgendwie kriegen, die Tonschuhe und das Bier irgendwie aus dem Kühlschrank. Vielleicht rennt er da auch noch hinterher. Das ist so, ne, aber symbolisch gesprochen natürlich. Ja, aber ein ganz großes Thema. Und dann achten Sie bitte gleich drauf, wenn Sie nachher nach Hause gehen. Ne. Und dann, ja, da muss man eben auch mal Stopp sagen. Weil wenn wir haben es ja gerade gehört, ich habe hier, wie sagt man, gute Zustimmung, also Dankeschön mal auch für diese Konzentration, die Sie mitbringen, weil Sie gehen heute nach Hause, ich kann Ihnen das versprechen, wenn wir so weitermachen, wirklich erfüllt, ja, und Sie vergessen die Zeit, wir machen aus Zeit magischer Zeit und denken, es kann doch nicht wahr sein, wie die Zeit vergeht, ich bin immer noch fit. Also nachher ist ja noch Party angesagt zu Hause, ja. Sie kommen nach Hause mit Ihrem Partner, was ist denn jetzt los, wo warst du, hast du Drogen genommen, also passen Sie ein bisschen auf, ja, also nicht so schlimm gleich, ne, so, und wieder der Kontakt mit mir selber, ich musste das auch, Ihre Frage immer, also ich frage mich schon selber, aber auch das musste ich lernen, mein ganzes Lernprogramm war, dass ich irgendwann bei den Riesenerfolg und den Druck, was man hat, irgendwann geht es dann nicht mehr weiter. Und dann hat man zum Glück gute Lehrer, also das war immer mein Thema, habe auch mir gute Lehrer geholt, weil sonst kann ich nicht wachsen. Also wieder Thema Feedback, ich brauche ein Gegenüber, sonst kann man nicht wachsen. Ich habe mir immer sehr gute Lehrer geholt, mehrere, nicht einen. Ja. Die auch dann, weil ich brauche ja jemanden, der meinen, wie im Sport, ohne Trainer wären sie nicht Weltklasse. Also wir leben es ja jetzt im Handball, die Jungen sind gut. Aber dass die Europameister geworden sind, nur mal als Beispiel, oder wir haben es jetzt auch bei der Kerber, ne? Nur mal als Beispiel im Sport, das sind die Trainer. Das sind nicht, die sehen ja dein Potenzial. Versteh mal. Und jetzt sind wir bei zwei Sachen. Schreiben Sie sich bitte auf, wird alles verwechselt. Der Unterschied zwischen Ressource und Potenzial. Ressource ist das, was man hat. Also das, was wir sind. Da können Sie hinschreiben, auch eine Kümmerversion. Was ist die Steigerung von Kümmerversion? Motivierte Kümmerversion. Und was kann man nur aus einer Ente machen? Eine motivierte Ente, mehr ist nicht möglich. Ja? So, und wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ressource ist das, was man hat, also was du bist, sozusagen dein Status quo. Ja? So, und jetzt ist schon die erste Frage, die wir jetzt hier nicht beantworten, aber so eine Übung mache ich dann in Workshops, tolle Übung. Ne, ist nicht einfach, aber zu mir kommen ja eh nur die Leute, die wollen, die anderen interessieren mich nicht. Ne? Sehen Sie das? Ich will nicht, mich interessieren die anderen nicht, die können auch gehen, weil ich habe mich für die nicht entschieden. Damit lebe ich super, weil ich kann ja mit den drei oder mit ihnen kann ich die Welt erobern. Aber wenn jetzt hier 1000 Pfeifen werden, verstehen wir, die hier lustlos rumsitzen, die gehen dann nach 3 Minuten oder nach 10, das sehe ich. Bei mir gehen auch einige Intellektuelle. weil ich denen dann mal beschimpfe und sage, ich finde es alles toll, aber ich habe den Eindruck, sie können nachts um drei, sind nicht in der Lage, nachts um drei eine Pizza zu bestellen. Verstehen Sie? Ja, das ist ja ein Dilemma. Also Sie jetzt nicht, Anje, keine Angst, kriegt schon rote Backen. Ja, aber schon mal, ist ja ein Dilemma, sind nicht in der Lage, nachts um drei eine Pizza zu bestellen. Also lasst euch das mal im Kopf zergehen. So, also Ressource ist der Status quo. Und jetzt kommt eine ganz tolle Frage, eine böse natürlich oder eine Provokation, die stellen Sie sich bitte und beantworten Sie die auch, ist, ne, ist mein Status quo zukunftsfähig? Schreiben Sie sich das bitte auf. Das ist eine Frage. Wenn wir jetzt länger Zeit hätten, würden wir daraus eine tolle Übung machen, die in so einer Gruppe unheimlich Spaß macht auch. Ne? Ja, so werden wir denn ja voneinander unheimlich lernen. Ne? Ist mein Status quo zukunftsfähig? Jetzt wird es sehr leise und nachdenklich. Ne? Ja, super, die Übung ist, die Übung ist folgende, Sie machen sich, wir wären noch, super Frage, also Sie machen sich 10 Punkte, Sie nehmen freien Zettel, also immer jetzt nicht, ne? Man nimmt sich den Zettel und schreibt oben über Übung, richtig, ist mein Status quo zukunftsfähig. Und dann machen Sie gleich unten, nummerieren Sie 10, ja, 10 Punkte. Und wichtig ist bei der Übung nicht überlegen. Machen Sie zu Hause, aber nicht überlegen. Fällt Ihnen spontan was ein? Die Frage steckt ja dahinter, bin ich zukunftsfähig? Ne? Mal übersetzt, ist mein Status quo zukunftsfähig? Die Frage ist ja, bin ich zukunftsfähig? Ne? So, nicht? Da schreiben Sie sich mal auf. Ne? Vielleicht finden einige nur einen Punkt. Das ist ja natürlich ein Dilemma. Die meisten haben eine weiße Seite. Denn was Sie da unter uns, ich kann das ja abkürzen, was Sie da aufschreiben, sage ich, entschuldige, das ist ja nicht zukunftsfähig. Das ist ja normal. Also zukunftsfähig. Was spürt man dann? Die meisten haben sich keine Gedanken gemacht, was morgen läuft. Also nicht nur, weil das Bild nicht da ist, ne, weil sie mal nach dem Sinn des Lebens gefragt haben, auch unternehmerisch. Das größte Deal, also die erste Frage ist bei Unternehmer-Workshop, die andere ist, ne, sagen Sie mir mal, ne, ist Ihr Unternehmen zukunftsfähig? Das ist die einzige Frage, die man stellt. Bist du zukunftsfähig mit dem, was du, mit deinen Ressourcen, das, was du hast? Und bist du, die Frage stelle ich mir nicht jeden Tag als Unternehmen, auch mit Wagemann und Partner, sind wir zukunftsfähig? Warum? Die Zukunft ist die einzige Zeit, in der wir leben werden. Ist das richtig? Und die kann ich doch gestalten, nicht die Vergangenheit. Und dafür ist es natürlich gut, wenn ich ein Bild habe. Bin ich zukunftsfähig? Ist mein Status quo zukunftsfähig? Ist ja Ressource. Und die Unternehmer fragen sich auch, die Gründer, ist mein Geschäftsmodell zukunftsfähig? Also wer jetzt gründet, klein, mittel oder groß, die Frage kann er sich auch stellen. Das ist mit eine ganz entscheidende Frage. Und dann kommen wir ja genau das alles, was auch Herr Faltin Ihnen angeboten hat, was ja hier stattfindet, auch aus den Büchern, Vorträgen und. Aber Sie kommen dann sehr schnell an ganz, ganz tief in Ihre Sachen rein. Die zweite Frage ist die, wollen Sie die auch noch wissen? Das ist ganz einfach. Ne? Ist mein Geschäftsmodell einzigartig? Ja? Also das auch begründen, da höre ich immer bla bla bla, also auch übrigens von großen Unternehmen, von traditionellen Unternehmen, ich kriege einen Schreck. Und dann stellt man fest, was stellt man dann fest? Ja, wir sind nicht zukunftsfähig, warum nicht? Wir haben uns überhaupt keine Gedanken über die Zukunft gemacht, weil uns das Tagesgeschäft, der alltägliche posthypnotische Routinebetrieb so auffrisst. Ja, nicht nur persönlich, das ist ja unser Dilemma. So, und dann kommt die nächste Frage, bin ich einzigartig? Also das fragen Sie sich auch selber. Ne? Das muss ich ja erstmal für mich überhaupt, wie sagt man, in eine Reihe kriegen. Also, dass ich das auch mal zulasse. Natürlich bist du einzigartig, aber das muss ich mir mal zulassen, haben wir ja gar nicht gelernt. Dass man sich mal so hinstellt. Ich habe einen Olympiasieger. Wollen Sie was? Ich habe zwei Spitzensportler, Olympiasieger, nicht betreut. Gleich. Und zwar den einen kennen Sie, der ist Olympiasieger, so also nebenbei. Der ist Olympiasieger geworden im 800 Meter und noch Sportler des Jahres vor Michael Schumacher. Nils Schumann, 800 Meter in Australien, Sydney, wenn Sie sich erinnern können. Da war ja der sensationell, der ist ja aus dieser, wenn Sie sich das Video angucken, kriegt jetzt Gänsehaut, die letzten 200 Meter, ne, dass der irgendwie sensationell rausgekommen hat, den Russen dann noch gepackt und ist dann sensationell Sieger geworden. Da steckt ja was hinter. Ja. Und dann, die kennen Sie vielleicht die Ditte Kotzian, die war die erste in, wo war das jetzt, Peking, die hat für die deutsche Mannschaft die erste Bronzemedaille im Synchronspringen gewonnen. Also sie war die erste, die quasi, ich glaube, die ersten zwei Tage lief nichts mit Medaille in Deutschland, da hat ja die Presse dann schon geguckt und sie war die erste, die gewonnen hat. Und jetzt kommt ein Phänomen, das vielleicht, das lassen Sie sich mal auf den Munde zergehen, dann ist es ja auf einmal angesprungen. Das nennt man, das sind so, lassen wir jetzt mal so morphogenetische Felder. Also das sind Bewusstseinsfelder, ja, wo man auf einmal, wenn andere das schaffen, auch bei Weltrekorden, dann geht es. Anderes Beispiel, ich war 2 Jahre Geschäftsführer, habe ich jetzt ganz vergessen, von der größten Eintagesveranstaltung in der Welt, das ist der Berlin-Marathon, haben Sie davon schon mal gehört. Das Ding habe ich auch so positioniert damals, dass das jetzt die schnellste Strecke in der Welt, als schnellste Strecke in der Welt gilt. Dadurch kommen die ja alle, in 3 Stunden ausverkauft und Sie sehen, das Thema Positionierung. Ich habe damals die Takahashi geholt, das war die japanische Olympiasiegerin. Japan ist verrückt nach Laufen, 40 Millionen Live-Übertragungen noch bekommen, 40 Reporter nur um die herum. Die habe ich da, also jetzt natürlich über die Kontakte, die habe ich nach Berlin verpflichten können. Auch mit der Maßgabe, dass sie vielleicht ein gutes, wie sagt man, eine gute Rundumbetreuung bekommt, verstehen Sie es jetzt bitte nicht falsch, also sportlich, dass die dann hier die Möglichkeit hat, einen Weltrekord zu laufen. Das hat sie ja gemacht, das ist die erste Frau, die unter 2,19, also unter 2,20 gelaufen ist. Und in diesem Feld war Folgendes, dann gucken Sie jetzt sind ja die Weltrekorde gefallen. Ne? Das heißt, was passiert denn im Kopf? Auch da, im Kopf passiert Folgendes, das ist möglich. Weil andere es vorgemacht haben, das ist ein ganz interessantes Phänomen, an das kann ich mich natürlich geistig anhängen. Also auch unternehmerisch, auch erfolgreich und. Es geht jetzt nicht nur um Sport. Ne? Dann, weil man unbewusst glaubt, versteht man, das ist jetzt möglich. Auf einmal purzeln dann wieder Weltrekorde. Da können Sie mal Phänomene sehen und dann hört es wieder auf. Ne? Also ganz interessant. Und an dieses Feld kann man sich einklinken. Das werden wir auch noch besprechen, wie das geht, ganz einfach. Ja, aber ich will Sie ja so ein bisschen auch sensibilisieren, wie einfach das alles ist und wie ich mich schon freue. Am Montag geht es hier ab. Da ist, ich sehe hier schon nicht mehr Kümmerversion. Oh Gott. Ja. So, wie bitte? Rosenmontag. Ja, nicht so Rosenmontag. Ja. Sie ist ja ganz vergessen, danke. Ja. So, und also wir waren bei der Ressource, ist das richtig mit den Übungen? Ne? Also, dass Sie einfach mal zu Hause sich diese Fragen stellen. Übrigens, ganz wichtig, machen Sie es alleine. Nicht mit dem Partner oder da groß reden, weil es ist immer nur wieder Störung. Ne? Weil das habe ich auch festgestellt, machen Sie es einfach mal für sich. Das ist ja auch mal schön Zeit, nehmen Sie sich einfach mal Zeit, machen Sie eine Kerze an. Sie können auch gerne an mich denken, ja? Oder mich verfluchen. Also kämpfen Sie mit mir, super. Aber eben, kommt gleich, denken Sie bitte daran, weil Sie nehmen sich dann auch mal Zeit für sich selber. Ja. Und was machen Sie damit alleine, dass Sie sich mal hinsetzen, sich mit diesen Fragen auch mal konfrontieren, was teilweise sehr schmerzhaft ist, auch bei mir, wenn man da immer weitergeht. Ja. Dann kommen Sie natürlich in eine ganz tolle Position und zeigen auch mal sich selber, ich nehme mir Zeit für mich und ich suche wieder den Kontakt mit mir. Also da in der solchen Übung steckt viel mehr.